6. April. Das Oberkommando der Wehrmacht gibt bekannt. Angesichts des Vordringens britischer Landungstruppen auf dem griechischen Raum nach Norden und der bekannt gewordenen Vereinigung mit der mobilisierten jugoslawischen Wehrmacht sind Verbände des deutschen Heeres heute früh zum Gegenangriff angetreten. Die griechische und serbische Grenze wurde an mehreren Stellen überschritten. Unserer Fallschirmjäger. Transportgeschwader einsatzbereit zum Angriff auf Kreta. Befehlsausgabe. Jeder Landeplatz wird genau festgelegt. Unter uns Kreta. Stukas bereiten die Landung der Fallschirmjäger vor. Bomben auf Flak-Artilleriestellungen und Befestigungen der Engländer. Das Einsatzziel ist erreicht. Die Fallschirmjäger springen in dichten Gruppen ab. Die nächste Welle ist startbereit. Gebirgsjäger, Sie sollen auf den Flugplätzen gelandet werden, die die Fallschirmjäger inzwischen genommen haben. In die Maschine!